sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. In der Juli-Sendung des linken Medienspiegels werden wir uns mit drei Themen befassen. Wir werden beginnen mit einem Rückblick auf die letzten 2 Jahre der Flüchtlingsproteste durch einen Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wenden uns dann Berlin zu und den Berliner Verhältnissen, den Umgang mit Flüchtlingen, den Umgang mit besprochenen, zugestimmten, abgestimmten Vereinbarungen zwischen Berliner Senat und Flüchtlingsaktivistinnen. Und hierzu stellen wir euch eine Pressemitteilung des Republikanischen Anwältinnenvereins vor, der ja aufzeigt einfach, wie dieser Umgang ist, wie dieser Umgang war und wie offensichtlich die Behörden, die Berliner Behörden auch vorhaben, diesen Umgang weiter fortzusetzen, unter der Überschrift Wortbruch. Und dann wollen wir uns dem Ersten Weltkrieg zuwenden. Und hier gibt es in der IZ3W eine ganze Serie von Artikeln, in denen es darum geht, wie insbesondere in Afrika der Erste Weltkrieg stattgefunden hat. Und da wollen wir euch aus der aktuellen Ausgabe einen längeren Artikel vorstellen. Unsere Juli-Sendung wollen wir beginnen mit einem Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik. Eine Art von Rückblick auf die Flüchtlingsproteste der letzten 2 Jahre in der BRD. Und ja, diesen Artikel wollen wir euch jetzt vorstellen. Bayern, Berlin, Brüssel. Der lange Marsch der Flüchtlinge. Der Umgang der Europäischen Union mit Flüchtlingen verursacht eine humanitäre Katastrophe. Nahezu täglich sterben Menschen bei dem Versuch, die streng gesicherte europäische Außengrenze zu überwinden. Schätzungen zufolge sind dabei seit den 90er Jahren mindestens 19.000 Menschen ums Leben gekommen. Diejenigen, die es dennoch nach Europa schaffen, erwarten nicht selten menschenunwürdige Bedingungen. In Aufnahmelagern in Bulgarien, Ungarn und Griechenland werden Asylsuchende monatelang inhaftiert und häufig misshandelt. Wie Stücke schieben die EU-Staaten Flüchtlinge nach der sogenannten Dublin-Verordnung hin und her. Diese schreibt vor, dass Menschen nur in dem Land Asyl beantragen können, das sie zuerst betreten haben. Auch in Deutschland werden Asylsuchende noch immer in Sammellager gesteckt und sie dürfen meist weder arbeiten noch sich frei bewegen. Bereits seit 2 Jahren protestieren geflüchtete Menschen in Deutschland nun gegen diese Politik der Entrechtung. Seither haben die Proteste eine bisher unbekannte Stärke entwickelt und verschiedenste Formen des zivilen Ungehorsams, extreme Aktionen wie Hunger- und Durststreiks sowie unzählige Kundgebungen und Demonstrationen hervorgebracht. Zwar haben Flüchtlinge in Deutschland auch schon früher für ihre Rechte protestiert, neu sind jedoch die Intensität, die Dauer, die europaweite Ausstrahlung der Proteste sowie die mediale Aufmerksamkeit, die gesellschaftliche Unterstützung, die sie erfahren. Die neue Flüchtlingsbewegung. Ihren Ausgangspunkt nahm die neue Flüchtlingsbewegung im bayerischen Würzburg. Im März 2012 errichtete eine Gruppe von Iranern ein Camp im Stadtzentrum und trat in den Hungerstreik. Aus Protest gegen die unmenschlichen Bedingungen ihrer Unterbringung, die Perspektivlosigkeit ihrer Situation. Nur wenige Wochen zuvor hatten diese Umstände den Iraner Mohammed Rasepani in den Selbstmord getrieben. Mit ihrer Aktion legten die Flüchtlinge Grundstein für eine sich schnell ausbreitende Bewegung. Bundesweit wie auch in europäischen Nachbarländern griffen Flüchtlinge die Idee der Refugee Tent Action auf und errichteten Protestlager in verschiedenen Innenstädten. Im Oktober 2012 zogen sie schließlich in einem mehrwöchigen Fußmarsch nach Berlin und bezogen dort auf dem Kreuzberger Oranienplatz das bisher größte Camp. Der Platz wurde zum europaweiten Symbol des Widerstands, zur Anlaufstelle für Geflüchtete und zur Inspirationsquelle für immer neue Protestaktionen. So errichteten kurze Zeit später auch in München Flüchtlinge aus verschiedenen bayerischen Sammellagern ein Camp auf dem Rindermarkt und begannen einen Hunger- und Durststreik. Nachdem die Polizei ihr Camp gewaltsam geräumt hatte, zogen sie ebenfalls nach Berlin. Im Mai 2013 forderte zudem in Hamburg eine Gruppe von etwa 300 Afrikanern unter dem Motto Lampedusa in Hamburg, Bleiberecht in Deutschland. Die Lampedusa-Flüchtlinge, die sich zeitgleich auch in Berlin formierten, besitzen zwar bereits ein Aufenthaltsrecht in Italien. Sie haben dort jedoch aufgrund der Wirtschaftskrise und der fehlenden Sozialleistungen keinerlei Möglichkeiten der Existenzsicherung. Dennoch verwehrt in Deutschland unter Berufung auf die Zuständigkeit Italiens den Zugang zu Sozialleistungen zum Arbeitsmarkt. Die Forderungen der Protestierenden reichen von der Abschaffung diskriminierender Regelungen wie der Residenzpflicht oder der Arbeitsverbote über die Einführung eines humanitären Bleiberechts für bestimmte Gruppen ihrer spezifischen Fluchtgründe bis hin zur völligen Neuausrichtung der deutschen und europäischen Asylpolitik. Zudem fordern viele Aktivisten Bewegungsfreiheit, gleiche soziale Rechte und ein Ende globaler Ungerechtigkeit. Protest unter prekären Bedingungen. Es ist die vielleicht wichtigste Protestbewegung der letzten Jahre in Deutschland. Getragen wird sie von Menschen, die sich in einer überaus schwierigen Ausgangslage befinden. Fast alle Beteiligten haben einen unsicheren Aufenthaltsstatus, sind von Abschiebung bedroht, die Residenzpflicht, die das Verlassen des zugewiesenen Aufenthaltsbereiches unter Strafe stellt, erschwert eine kollektive Organisierung. Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es nicht verwunderlich, dass die Aufrechterhaltung der Infrastruktur sowie die Versorgung der Aktivisten den politischen Protest zeitweise in den Hintergrund rücken ließen und es zu internen Konflikten kam. Dennoch ist es den Aktivisten gelungen, die prekären Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen in Deutschland dauerhaft in der öffentlichen Debatte zu platzieren und die Politik zu zwingen, sich dazu zu verhalten. Die Resultate der Proteste fielen dabei äußerst unterschiedlich aus. Den nachhaltigsten Erfolg erzielte die Protestbewegung bisher in Bayern. Trotz der massiven Repression gegen die Aktivistinnen und Aktivisten sah sich die Landesregierung auch aufgrund der großen medialen Öffentlichkeit gezwungen, die von der Opposition lange geforderte Liberalisierung der bayerischen Asylpolitik einzuleiten. Im Frühjahr 2013 kündigte die damalige Sozialsenatorin Christina Haudert-Hauer an, als erstes Bundesland flächendeckend Deutschkurse für Asylsuchende einzuführen. 6 Monate später gab ihre Nachfolgerin Emine Müller bekannt, dass Asylbewerber zukünftig Geld anstelle der umstrittenen Essenspakete erhalten sollen. In Hamburg reagierte der SPD-geführte Senat mit Ignoranz auf die immer stärkere öffentliche Präsenz der Gruppe Lampedusa in Hamburg und erklärte sich für nicht zuständig. Schließlich handelt es sich um Fragen der europäischen Flüchtlingspolitik, auf die der Senat keinen Einfluss habe. Die Mitglieder der Gruppe wurden gezielt Polizeikontrollen unterworfen, den Unterstützern mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt gedroht. Man werde sich von der Straße nicht erpressen lassen, so das Credo des Senats. Der grünregierte Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ließ die Aktivisten zunächst gewähren, als sie am 6. Oktober 2012 die Zeltstadt auf dem Oranienplatz errichteten und 2 Monate später eine ehemalige Schule als Winterquartier besetzten. Erst ein Jahr später setzte Berlins Innensenator Frank Henkel, CDU, dem Bezirk ein Ultimatum und drohte mit der polizeilichen Räumung. Doch Bürgermeister Klaus Wowereit, SPD, pfiff den Innensenator zurück und beauftragte seine Integrationssenatorin Dilek Kolat, SPD, eine einvernehmliche Lösung auszuhandeln. Die Strategie des Senats ging auf, die Lösung kann kaum als einvernehmlich bezeichnet werden. Vielmehr gelang es dem Senat, die Flüchtlinge in wochenlangen Gesprächen mürbe zu machen und verschiedene Gruppen und Bedürfnisse gegeneinander auszuspielen. Am Ende bauten Teile der Bewohner das symbolträchtige Camp auf dem Oranienplatz selbst ab, gegen den Widerstand anderer Bewohner. Eine von den Gegnern der Räumung errichtete Mahnwache dauert noch immer an. Seither setzt der Senat auf Repression. Mitte Mai dieses Jahres lösten über 100 Polizisten eine friedliche Mahnwache von 11 Flüchtlingen auf dem Gelände der Berliner Gedächtniskirche auf, ohne dass zuvor Gespräche mit Politikern stattgefunden hatten. Dabei hätten die Landesregierungen durchaus Handlungsspielräume, um zumindest auf einige Forderungen der Protestierenden einzugehen. Das Aufenthaltsrecht bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Flüchtlingen auf Landesebene ein humanitäres Bleiberecht zu erteilen. Zudem können sie sich im Bundesrat für Gesetzesänderungen einsetzen. Daneben ist auch der Bund der richtige Adressat für Protest, auch weil Deutschland im Rat der Europäischen Union oftmals den Ton angibt. Tatsächlich gelang es Gruppen von Protestierenden immer wieder auch mit Politikern der Bundesebene wie der Staatsministerin für Integration, Aydan Özkurs, SPD, zu verhandeln. Doch die Gespräche mit Landes- und Bundespolitikern führten bislang lediglich zu losen Verabredungen. Über die Unterbringung und den ausländerrechtlichen Umgang mit den jeweiligen Einzelfällen sowie zu Versprechen der Politiker, sich für die politischen Belange der Flüchtlinge einzusetzen, nicht aber zu einem kollektiven Bleiberecht oder konkreten Gesetzesänderungen. Zentrale Forderungen der Flüchtlingsbewegung bleiben damit unerfüllt. Rollback in der deutschen Asylpolitik. Dabei sah es noch zu Beginn der Proteste im Frühjahr 2012 so aus, als vollzöge sich ein langsamer flüchtlingspolitischer Wandel. Mehrere Bundesländer hatten seit 2010 die Residenzpflicht gelockert. Als am 18. Juli 2012 das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass Ausländer dasselbe Existenzminimum zustünde wie Inländer, schien eine neue Epoche der deutschen Asylpolitik eingeleitet. Anders als noch in den 90er Jahren wird die öffentliche Debatte heute nicht von rassistischer Stimmungsmache, der vermeintlichen Sorge vor einer Überlastung der Aufnahmekapazitäten bestimmt. Auch wenn rechte Initiativen weiterhin massiv gegen neue Flüchtlingsunterkünfte mobil machen. Stattdessen bilden sich vielerorts willkommene Initiativen und nicht zuletzt dank der Flüchtlingsproteste wird bundesweit über die Bedingungen der Aufnahme diskutiert. Auf den ersten Blick enthält auch der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung einige Verbesserungen. Die Einführung eines stichtagunabhängigen Bleiberechts für langjährig Geduldete, die Verkürzung des Arbeitsverbotes sowie eine weitere Lockerung der Residenzpflicht. Doch diese Zugeständnisse der Union stehen bislang nur auf dem Papier und sind zudem teuer erkauft. Den ersten Aufschlag in Sachen Flüchtlingspolitik machte die neue Bundesregierung mit der Ankündigung, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten erklären zu wollen, um abgelehnte Asylsuchende aus diesen Ländern schneller abschieben zu können. Am 8. Mai legte das Bundesinnenministerium darüber hinaus einen Gesetzesentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbedingungen vor, den Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung zu Recht als das Schärfste und Schäbigste bezeichnete, was einem deutschen Ministerium seit langem eingefallen ist. In dem Entwurf werden die Gründe für ein Aufenthaltsverbot derart ausgeweitet, dass kaum jemand von der geplanten Bleiberechtsregelung profitieren würde. Zudem sollen das Ausweisungsrecht verschärft, die Inhaftierung von Asylsuchenden erleichtert werden. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl warnte bereits vor einem gigantischen Inhaftierungsprogramm. Von Aufbruch also keine Spur. Vielmehr manifestiert sich in dem Gesetzesentwurf ein Rollback der deutschen Asylpolitik in Richtung Abschreckung und Restriktion. Auch auf der europäischen Ebene kann von einer Liberalisierung der Flüchtlingspolitik keine Rede sein. Und das, obwohl der Tod hunderter Menschen vor der Insel Lampedusa im Oktober 2013 noch für Betroffenheit unter EU-Politikern gesorgt hatte. Doch das Europäische Parlament hatte bereits im Juni 2013 das sogenannte Asylpaket verabschiedet, damit die Chance auf eine Trendwende in der Asylpolitik verpasst. Nicht zuletzt aufgrund der Blockadehaltung Deutschlands. So bleibt das inhumane Asylzuständigkeitssystem nach der Dublin II inzwischen 3 Verordnungen bestehen. Zudem wurden die Inhaftierungsgründe für Asylsuchende stark ausgeweitet. Im April dieses Jahres wurden zudem die Befugnisse der europäischen Grenzagentur Frontex erweitert, eine scheinbar legale Grundlage für die gängige, aber klar gegen europäisches Recht verstoßene Praxis zur Zurückweisung von Flüchtlingsbooten auf hoher See geschaffen. Das neue Selbstbewusstsein. Doch trotz der Repression zahlreichen Rückschläge fällt die Bilanz der Proteste am Ende positiv aus. Die Bewegung hat zu einer nachhaltigen Politisierung und einer enormen Selbstermächtigung unter vielen Flüchtlingen in Deutschland geführt. Der Geist des Protestes ist unter geflüchteten Menschen in Deutschland mittlerweile weit verbreitet. Die Aktivistinnen und Aktivisten verweigern die Rolle als Objekte willkürlichen Behördenhandels, die diskriminierenden Gesetze. Sie organisieren sich, verstoßen selbstbewusst und öffentlichkeitswirksam gegen ausländerrechtliche Vorschriften, machen Diskriminierung sichtbar und setzen die staatlichen Akteure unter Handlungsdruck. Solange sich in der europäischen deutschen Asylpolitik kein grundlegender Wandel vollzieht, werden auch weiter neue Orte und Formen des Protests entstehen. Bereits im Mai starteten etwa 100 Aktivisten der deutschen Flüchtlingsbewegung einen Marsch von Straßburg nach Brüssel, um ihren Protest auf die europäische Ebene zu tragen. Ein neues, einzigartiges Projekt europaweiter Flüchtlingsproteste beginnt zu wachsen. Die Politik kann angesichts dieser Entwicklung nicht ewig wegschauen. Dabei wird es nicht ausreichen, diskriminierende Regelungen wie die Residenzpflicht, Arbeitsverbote und das Asylbewerberleistungsgesetz zu lockern. Sie gehören vielmehr gänzlich abgeschafft. Deutschland und die Europäische Union müssen ihre restriktive Migrationspolitik aufgeben, Fluchtmigration zulassen und Asylsuchende selbst entscheiden lassen, in welchem EU-Staat sie leben und arbeiten möchten. Um einen solchen Politikwechsel zu erreichen, bedarf es nicht nur weiterer starker Proteste. Nötig ist auch eine breite gesellschaftliche Solidarisierung mit den Forderungen der Flüchtlingsbewegung. Im Folgenden stellen wir euch eine Pressemitteilung vor vom 24.06. vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. In diesem geht es um den Umgang der Berliner Behörden mit den Zusagen, die Flüchtlingen gemacht wurden vor der Räumung des Oranienplatzes. Und ja, diese verantwortungslose Politik wird auch jetzt fortgesetzt. Nachdem die Gerhard-Hauptmann-Schule, die bisher von Flüchtlingen besetzt war, geräumt wurde von der Polizei und 30 bis 40 Flüchtlingsaktivistinnen sich geweigert haben, das Gebäude zu verlassen und es jetzt eine neue Vereinbarung gibt. Wie mit der alten Vereinbarung umgegangen wird und weshalb so entschlossen gekämpft wurde und auch weiterhin gekämpft wird, das verdeutlicht diese Pressemitteilung vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein, die wir euch jetzt vorstellen wollen. Wortbruch gegenüber den Flüchtlingen vom Oranienplatz. Auch eine Minimalzusage ist eine Zusage. Der Berliner Senat hat am 18.03.2014 das Einigungspapier Oranienplatz präsentiert. Darin werden die Ziele und der Protest der Flüchtlinge als notwendig und richtig anerkannt. Von allen Seiten der politischen Verantwortlichen wurde diese sogenannte Einigung begrüßt. Der Flüchtlingsrat Berlin hingegen hatte aus unserer Sicht zutreffend Art und Zustandekommen auf das Schärfste kritisiert. Tatsächlich lag weder eine Einigung vor, noch war die damit verbundene Räumung des Oranienplatzes friedlich. Mit den Bewohnern der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule hat es zudem zu keiner Zeit Gespräche von Seiten des Senats gegeben. Nunmehr droht die zwangsweise Räumung der Schule. Somit ist festzuhalten, der Senat hat das Zustandekommen einer angeblichen Einigung falsch dargestellt. Dennoch gilt, bei dem Einigungspapier hat der Senat zugleich die Legitimität und Berechtigung des Protestes sowie der Forderungen der Flüchtlinge anerkannt. Darüber hinaus hat der Senat mit dem Einigungspapier folgende rechtsverbindliche Zusagen gemacht. Erstens, der Senat erkennt die Zuständigkeit des Landes Berlin für die Flüchtlinge vom Oranienplatz an. Zweitens, der Senat sicherte den bis dahin schon faktisch geduldeten Flüchtlingen zu, dass sie bei der Ausländerbehörde Berlin Anträge stellen können und für die Dauer der Antragsbearbeitung nicht abgeschoben werden. Drittens, der Senat stellt Support-Teams zur Unterstützung und Beratung der Flüchtlinge zur Verfügung. Viertens, der Senat gewährleistet im Gegenzug zum Abbau der Zelte Zugang zu Sozialleistungen, das heißt Unterbringung, Versorgung und Krankenbehandlung. Tatsächlich stellt sich die Situation wie folgt dar: Hürden bei der Umsetzung, Verhinderung der Arbeit des Support-Teams. Die Support-Teams waren in den ersten 3 Monaten ausschließlich damit beschäftigt, im Rahmen ungeklärter Fragen die Unterbringung, Versorgung, Registrierung und Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge zu regeln. Verantwortlich waren Streitigkeiten innerhalb der unterschiedlichen Senatsverwaltungen. Maßgeblich hat die Innenverwaltung blockiert. Keine Erklärung zur Zuständigkeit Berlins, keine Umverteilung, kein Abschiebeschutz. Die Innenverwaltung verweigert eine verbindliche Erklärung zur Zuständigkeit des Landes Berlin. Sie hat bisher keine einzige der zugesagten Umverteilungen vorgenommen. Der Berliner Senat betrachtet die Leute als illegal und die Integrationsbeauftragte stellt lediglich sogenannte Oranienplatzkarten aus. Auf deren Rückseite vermerkt ist, diese Karte entfaltet keinerlei rechtliche Ansprüche. Ein Abschiebeschutz wird nicht gewährt. Dementsprechend sind Flüchtlinge akut von Abschiebungen bedroht. Keine Einzelfallprüfung. Erst seit dem 11.06.2014 besteht überhaupt die Möglichkeit, zur Antragstellung in der Ausländerbehörde vorzusprechen. Seither erfolgen Vorladungen verbunden mit der Drohung, dass im Falle des Nichterscheinens das Recht auf Unterbringung und Versorgung verloren gehe. Humanitäre Gründe werden ebenso ignoriert wie psychotherapeutische Stellungnahmen zu traumatisierten Flüchtlingen. Die Innenverwaltung unterläuft so systematisch die Ziele der Vereinbarung. Vermittlung in Deutschkurse, Praktika, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Ausgabe von Krankenscheinen sind entgegen dem Einigungspapier bisher nur höchst unzureichend bis gar nicht erfolgt. Somit ist festzuhalten, der Senat macht Zusagen, seine Innenverwaltung setzt sie nicht um. Klaus Wowereit hatte in seiner Regierungserklärung Flüchtlingspolitik in Berlin vom 10.04.2014 von einem fairen Verfahren im Umgang mit den Flüchtlingen vom Oranienplatz gesprochen. Die Innenverwaltung handelt entgegengesetzt und begeht somit Wortbruch. Politisch heißt das, dass dem Berliner Innensenat das Schicksal der Flüchtlinge vollkommen gleichgültig ist. Hinhaltetaktik und Abschiebung durch die Hintertür zeigen die Skrupellosigkeit der Innenverwaltung. Die Betroffenen werden im juristischen Niemandsland gehalten. Sie geraten in eine unzumutbare Situation, weil sie nicht wissen, ob sie nicht in den nächsten Stunden festgenommen und abgeschoben werden, so Rechtsanwaltin Bülow, Vorstandsmitglied im RAV. Der RAV fordert: Erstens, rechtlich verbindliche Bescheinigung der Ausländerbehörde und Aushändigung an die Betroffenen mit folgenden Inhalt: Abschiebeschutz von mindestens 6 Monaten, der für die Dauer der anhängigen Verfahren entsprechend verlängert wird. Die Bescheinigungsinhaber dürfen sich in Berlin aufhalten. Zweitens, beides hat das Land Berlin auch verbindlich gegenüber den Innenressorts der anderen Bundesländer zu erklären und durchzusetzen. Drittens, Unterbringung, Auszahlung von Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sind zu gewähren. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist anzuweisen, allen Betroffenen entsprechende Bescheide und Krankenscheine auszuhändigen, um so Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Viertens, den Flüchtlingen vom Oranienplatz ist eine aufenthaltsrechtliche Perspektive zu eröffnen. Fünftens, keine Zwangsräumung der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule. Hier ist den Bewohnern ein tatsächliches Angebot zu unterbreiten, das auch eine echte aufenthaltsrechtliche Perspektive beinhaltet. Wir halten fest, bei diesen Punkten handelt es sich um Minimalforderungen. Die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Bei dem Versuch, Schutz vor Verfolgung in Europa zu finden, kommen jedes Jahr mehrere tausend Menschen ums Leben. Der Protest der Flüchtlinge, wie er sich am Oranienplatz, in der Gerhard-Hauptmann-Schule und an anderen Orten zeigt, ist berechtigt. Es hat eine grundlegende Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik zu erfolgen, die Flüchtlingen den sicheren Zugang nach Europa gewährleistet, ihre Freizügigkeit schützt und ihre sozialen und politischen Rechte umsetzt. Thank you. Am 28.07.1914 begann der Erste Weltkrieg durch die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Und in den Medien wird breit berichtet zu diesem 100. Jahrestag dieses Kriegsbeginnes, wobei nur über Europa berichtet wird, hier auch sehr detailliert über den Krieg berichtet wird, was ja teilweise durchaus auch als positiv zu sehen ist, nur was leider komplett aus dem Blick gerät, ist, dass ein Weltkrieg höchstwahrscheinlich nicht nur in Europa stattgefunden hat, sondern zum Beispiel es auch schwere Kämpfe in Afrika gab, insbesondere um die dortigen deutschen Kolonien drumherum und in den Kolonien selber, also in Togo, in Kamerun und im sogenannten Deutsch-Ostafrika, was also Festland Tansania, Burundi, Ruanda und Teile Malawis umfasste. Und diesen Blick auf den Ersten Weltkrieg und was bedeutete der Erste Weltkrieg für Menschen, die nicht in Europa lebten, diesen Blick wirft die IZ3W dankenswerterweise seit mehreren Ausgaben schon. So wurde betrachtet, inwieweit Kolonialsoldaten, also größtenteils zwangsrekrutierte Soldaten aus Indien, aus afrikanischen Kolonien, ja, dazu gezwungen wurden, in Europa zu kämpfen. Und andererseits wurde und wird in den aktuellen Ausgaben auch betrachtet, wie sich der Erste Weltkrieg in den und um die deutschen Kolonien drumherum, also die Kolonien des Deutschen Reiches, abgespielt hat. Und in der aktuellen Juli-August-Ausgabe wird sich Deutsch-Ostafrika, also Tansania, Burundi, Ruanda und eben Teile von Malawi gewidmet. Und was dort passiert ist, was dort zulasten von Millionen Afrikanerinnen passiert ist, das stellt dieser Artikel dar. Der Artikel heißt: Die Folgen sind bis heute spürbar, das koloniale Ostafrika im Ersten Weltkrieg. Die heutigen Staaten Ruanda, Burundi und das festländische Tansania bildeten von 1885 bis 1917 die Kolonie Deutsch-Ostafrika, kurz DOA. Sie war so groß wie das Deutsche Reich und Frankreich zusammen. Hier lebten etwa 7,5 Millionen Menschen, die Hälfte davon in Ruanda und Burundi. In der Kolonie wurden über 120 Sprachen gesprochen. Die ausländische Bevölkerung stellten gerade einmal 5.336 EuropäerInnen und 15.000 AsiatInnen. DOA war umringt von anderen europäischen Einflussgebieten. Im Norden befanden sich die britischen Protektorate Kenia und Uganda, im Westen der belgische Kongo, im Südwesten die englischen Gebiete Malawi und Sambia. Im Süden grenzte die DOA an Portugiesisch-Ostafrika, das heutige Mosambik. Die vorgelagerte Insel Sansibar stand unter britischer Kontrolle. Als die Deutschen ab 1884 versuchten, ein Handelsnetz von der Küste aus in das Landesinnere zu etablieren, stießen bereits 4 Jahre später auf massiven Widerstand. Die etablierten Händler wehrten sich gegen die vordringenden Deutschen. Diese Auseinandersetzungen wurden als Araberaufstand bekannt. Bis in die 1890er Jahre drangen die deutschen Kolonialisten weiter nach Osten vor und etablierten eine Verwaltung bis an die Grenze des Kongo. In den folgenden Jahren wurden fragwürdige Schutzbriefe mit lokalen Machthabern unterschrieben. Oft gingen die AfrikanerInnen davon aus, nur Niederlassungs- und Nutzungsrechte auszusprechen. Die Deutschen allerdings interpretierten diese Vorgänge als Abtretung aller politischer Macht plus komplette Enteignung. Sie unterdrückten brutal jeden Widerstand, der sich besonders gegen Hütten- und Kopfsteuer sowie gegen Zwangsanbau richtete. Der Höhepunkt war der Maji-Maji-Krieg 1905 bis 1907. Erstmals taten sich verschiedenste Bevölkerungen gegen die Kolonialmacht Deutschland zusammen und versuchten, die Europäer zu vertreiben. Geweihtes Wasser, Maji-Maji, sollten die Angreifer für Gewehrkugeln der Deutschen unverwundbar machen. In den 2 Jahren dauernden Kämpfen befand sich der gesamte Süden der Kolonie im Kriegszustand. Die Deutschen reagierten mit Terror. Nach der Niederschlagung folgten eine 3 Jahre währende Hungersnot. In manchen Regionen starb etwa die Hälfte der Bevölkerung. Bis zum Ersten Weltkrieg kosteten 80 Unterwerfungsfeldzüge mehr als 300.000 Menschen das Leben. Die Versuche der deutschen Kolonialregierung, afrikanische Bäuerinnen und Bauern dazu zu bewegen, ihre Produktion auf den Export auszurichten, schlugen fehl. Also ging das Government zur direkten Landbesiedlung durch Europäerinnen über. Die Folge waren Proteste und Aufstände gegen Zwangsenteignungen. Weiter verschlimmert wurde das Elend der einheimischen Menschen durch die Steuerpflicht. Da es kaum Bargeld gab, mussten Steuern als Naturalien oder durch Arbeitsdienste bezahlt werden. Damit wurden vor allem junge Männer zum Einsatz auf den europäischen Siedlern betriebenen Plantagen gezwungen. Die Deutschen konnten auf über 800.000 arbeitsfähige Menschen zugreifen. Die Kolonie rechnete sich trotzdem nicht. Das Deutsche Reich musste insgesamt 122 Millionen Mark in Doha pumpen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs standen mehrere Bezirke noch immer unter Militärverwaltung. Am 5. August 1914 wurde das Kriegsrecht über Doha verhängt. Alle Deutschen waren zum Widerstand gegen die Alliierten aufgerufen. Noch im selben Monat zerstörten britische Truppen die Kommunikationswege der Deutschen. Deren Kolonien waren fortan isoliert. Nach der Eroberung Togos, Namibias und Kameruns konzentrierten sich die Alliierten auf Doha. Großbritannien ging es dabei vor allem um territoriale Gewinne, nach der Devise Land als Pfand. Neben europäischen Soldaten kamen Einheiten und Träger aus 23 Ländern zur Kriegsführung nach Ostafrika. Aus Malawi, Sambia, Simbabwe, Uganda, Kenia, Kongo, Südafrika, Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Botswana, Swasiland, Somalia, Mosambik und dem Sudan. Eingesetzt wurden außerdem Jamaikaner und Divisionen aus Rajasthan, Kaschmir, Afghanistan und Punjab. Frankreich lieferte Kriegsmaterial und Lebensmittel. Weitere französische Unterstützung durch Truppen lehnten Großbritannien und Südafrika ab. Man wollte Frankreichs Einfluss in Ostafrika begrenzen. Die Briten setzten zu Beginn auf schweres Gerät. Waffentechnik, gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und LKW sollten den Sieg bringen. Unklare Befehlsbefugnisse, mangelnde Kommunikation und Planung, veraltete Karten und vor allem die örtlichen Verhältnisse sorgten für einen Strich durch diese Rechnung. Unwegsames Gelände, zwei Regenzeiten im Jahr sowie Krankheiten setzten den Alliierten zu. Außerdem fehlten funktionierende Infrastruktur und ausreichend ausgebildete Soldaten. Daher konnten deutsche Verbände von 1914 bis 1916 erfolgreich Angriffe durchführen und alliierte Truppen schwächen. Bevorzugte Ziele waren Nachschub- und Kommunikationswege, etwa die britische Ugandabahn. 1916 griffen die Alliierten die deutsche Kolonie zugleich aus Kenia, dem Kongo, aus Sambia und aus Malawi an. Parallel dazu wurden die Küstenstädte am Indischen Ozean eingenommen. Über die Hälfte von Doha kam unter alliierte Kontrolle. Die Deutschen wechselten daraufhin vom Stellungs- zum Bewegungskrieg. Da kein Nachschub zu erwarten war, waren offene Schlachten sinnlos. Nur erbeutete Lebensmittel, Munition und Waffen hielten die deutschen Soldaten am Leben. Störmanöver, permanentes Ausweichen, Sabotage und kleinere Angriffe bestimmten fortan den Alltag der Schutztruppe, in Anführungsstrichen. Diese Taktik hatte allerdings keinen Erfolg. Die Alliierten schafften es bis 1917, die Deutschen innerhalb der Kolonie handlungsunfähig zu machen. Alle wichtigen Städte und Eisenbahnverbindungen waren erobert. Immer wieder ergaben sich deutsche Offiziere mit ihren Truppen angesichts fehlender Nachschubs an Medizin, Waffen, Wasser und Nahrung sowie aus Mangel an Hilfe durch die lokale Bevölkerung. Die deutsche Schutztruppe war in den Süden abgedrängt. Die Kolonie hatte aufgehört zu existieren. Ende 1917 wurde Doha britisches Protektorat. In der Zeit zwischen 1917 und 1918 kämpfte Kommandeur Paul von Lettow-Vorbeck außerhalb von Doha gegen die Alliierten weiter. Den Anweisungen des Governments, keine weiteren Gefechte auszutragen, widersetzte er sich und kämpfte in Mosambik und Sambia bis zum November 1918 gegen die nachsetzenden alliierten Verbände. Erst nach dem Waffenstillstand in Europa legte auch er seine Waffen nieder. Nach dem Friedensschluss 1919 wurde die ehemalige deutsche Kolonie britisches Völkerbundsmandat. Wie zahlreiche andere Kommandeure wurden auch Lettow-Vorbeck in den Nachkriegsjahren zum Helden stilisiert. Ungeachtet der verübten Kriegsverbrechen wurde er als Held von Ostafrika bezeichnet. 1919 schlug er mit 10.000 Soldaten einen Aufstand in Hamburg nieder. 1920 wurde er wegen seiner Beteiligung am Kapp-Putsch aus der Armee entlassen. Während des Nationalsozialismus wurden Straßen und Kasernen nach ihm benannt. 1964 starb er in Hamburg, ohne sich jemals für seine Verbrechen verantworten zu müssen. Eines haben beide europäische Kriegsparteien gemeinsam. Sowohl die Armeen der Alliierten als auch die der Deutschen bestanden aus afrikanischen Soldaten, den sogenannten Askari, die von europäischen Offizieren befehligt wurden. Ein Großteil der deutschen Schutztruppe stellten somit ehemalige Sklaven, Berufssoldaten, Söldner sowie als Kriminelle Stigmatisierte. Ihr Lohn war Bargeld und Beute nach einem Sieg. Ein Drittel dieser Truppe waren landesfremde Söldner, der Rest Einheimische. Bis 1916 hatte das Deutsche Reich 3.007 Europäer und 12.100 Askari zusammengezogen. Wenn nötig, warben deutsche Offiziere zusätzlich ihre reguläre Einheiten an. Die Zahl der Askari schrumpfte durch Desertion von 3.000 Mann, Vermisste und das Überlaufen von etwa 1.000 zu den Alliierten. Die militärischen Kolonnen bestanden auch aus den Familien der Askari. Sie suchten nach Nahrungsmitteln und Wasser, sammelten Feuerholz, kochten, nähten, flickten Uniformen, versorgten Kranke und Verwundete. Kinder wurden als Melder, Post- und Transporteure und Signalgeber eingesetzt. Die Alliierten haben etwa 240.000 Soldaten eingesetzt, 80.000 Europäer und weiße Südafrikaner, 35.000 Inder und 125.000 Afrikaner. Bis 1916 diente Kenia als Operationsbasis, in der Truppen und Träger zusammengezogen wurden. Die alliierten Armeen bestanden beispielsweise aus dem King's African Rifles, etwa 35.000 Mann, und der Force Public, etwa 25.000 Mann, sowie der Nyasaland Native Force. Portugal setzte rund 20.000 Soldaten ein. Nachdem vor allem Krankheiten den europäischen Soldaten zusetzten, entschied die britische Militärspitze verstärkt, Afrikaner kämpfen zu lassen. Das Ergebnis? Ab 1918 bestanden 90% aller Truppen aus Afrikanern. Soweit der erste Teil des Artikels Das koloniale Ostafrika im Ersten Weltkrieg. Aus der IZ3W im zweiten Teil des Artikels wird es um die Afrikanerinnen gehen, die als Trägerinnen gezwungen wurden zu arbeiten, und um Aufstände und Gegenwehr und die brutale europäische Reaktion hierauf. Die Zeit zwischen 1916 bis 1918 wird oft als Safari-Krieg bezeichnet. Die Hauptwaffe der Truppen waren dabei ihre Beine. Die Alliierten mussten hinter den Deutschen herlaufen, wenn sie siegen wollten. Es gab kaum Straßen, die Eisenbahnlinien waren nicht gut ausgebaut, abziehende Truppen zerstörten die restliche Infrastruktur. Ohne die brutale Ausbeutung von Zehntausenden Trägern hätte es den Krieg in Ostafrika daher nicht gegeben. Die Männer mussten 6 bis 7 Stunden täglich marschieren, mit Lasten von bis zu 30 Kilo auf Köpfen und Schultern. Sie mussten Bergpässe und Sümpfe überwinden, Kranke oder Erschöpfte wurden geschlagen und zurückgelassen. Nachts wurden die Träger von Bewaffneten bewacht und zusammengebunden, um ihre Flucht zu verhindern. Die vor dem Krieg eingeführten Steuerlisten in den Kolonien erfassten alle gesunden Männer. Anhand dieser Listen wurden Träger rekrutiert. Anwerber zogen durch die Dörfer und lasen Namen vor. Die Menschen wurden gesammelt und aneinander gefesselt. Aus den Dörfern marschierte man dann zu den Depots. Die Briten rekrutierten für den Krieg in Doha etwa 550.000 Männer in Malawi, Kenia und Uganda. Aus dem Kongo kamen 260.000 Träger, aus Westafrika 10.000, aus Mosambik 90.000. In Tansania rekrutierten Alliierte und Deutsche etwa 670.000 Träger. Die Zahl der insgesamt eingesetzten Träger liegt bei um die 1,5 Millionen Menschen. Die Träger waren für eine gewisse Zeit verpflichtet, nur wenige dienten den ganzen Krieg hindurch. Größtenteils arbeiteten sie hinter den Linien beim Nachschub und der Aufrechterhaltung von Kommunikationslinien. Wer als Träger an die Front geriet, war Angriffen ausgesetzt, da der jeweilige Gegner versuchte, den Nachschub zu unterbrechen. Der Transport von Waren und Waffen allerdings war nicht die einzige Aufgabe der Träger. Sie mussten Straßen und Brücken bauen oder kochen. Und sie waren Opfer der Kolonialbürokratie. Träger in Kenia mussten Ausweiskarten tragen, auf denen vermerkt war, wie sie hießen und wie lange sie Dienst getan hatten. Diese Karten gingen während der Kämpfe oft verloren oder Offiziere nahmen sie weg. Zusätzlich verschwanden Meldelisten in den Depots. Wenn das passierte, konnten die Träger keine Bezahlung einfordern. Außerdem wurde der vereinbarte Lohn oft gar nicht oder nur zum Teil gezahlt. Selbst wenn ein Träger belegen konnte, wie lange er gearbeitet hatte, musste er unter Umständen bis Ende der 1920er Jahre auf den Lohn warten. Lockte anfänglich eine gute Bezahlung viele Menschen in den Träger- oder Armeedienst, reichte diese Motivation ab 1916 nicht mehr aus. Die Europäer griffen zum Mittel der Zwangsrekrutierung, die in der Regel über die lokalen Chiefs liefen. Wer sich weigerte, sah sich von Absetzung, Verhaftung oder dem Tod bedroht. Hinzu kamen mobile Polizeieinheiten, die meist nachts waffenfähige Männer rekrutierten. Sie zogen von Haus zu Haus und nahmen jeden Mann mit, den sie finden konnten. Die Menschen wurden aneinander gefesselt und abtransportiert. Durch erhöhte Abgaben und Steuern wurde der Zahlungsdruck so erhöht, dass die Betroffenen die Geldforderungen nur durch Lohnarbeit erfüllen konnten. Säumige Steuerzahler wurden verhaftet und zum Trägerdienst verpflichtet. Auch wurden Frauen als Geiseln genommen, um so die Männer zum Trägerdienst zu zwingen. Ein Augenzeugenbericht belegt, dass die Männer in den Dörfern wie Tiere eingefangen wurden. Ein belgischer Kommandant bezeichnete die Rekrutierung von Trägern und Askaris als Sklavenjagden. Wer floh, musste mit Verfolgung und Erschießung rechnen. Die Unterdrückungskulisse aus Zwangsrekrutierung, Steuererhöhung und Beschlagnahmung von Nahrungsmitteln löste Massenfluchten aus. Ganze Landstriche verödeten, die Felder lagen brach. Dörfer waren verlassen. Durchziehende Truppenverbände hatten alle verfügbaren Lebensmittel beschlagnahmt. Um dem Feind das Nachrücken zu erschweren, zerstörten die Truppen die vorhandene Infrastruktur, sprengten Straßen, Brücken und Eisenbahnen. Diese Politik der verbrannten Erde löste Hungersnöte aus, von denen etwa 300.000 Menschen betroffen waren. Das Elend war so groß, dass es nicht einmal Zeit blieb, um Tote zu bestatten. Auf der Suche nach Nahrung und Wasser zogen tausende Flüchtlinge durch das Land. Diese Wanderung sowie die Truppenbewegungen führten zur Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria, Pocken und Typhus. Hinzu kam die Syphilis, vor allem wegen der sprunghaft ansteigenden Prostitution. Auch die traditionelle Landwirtschaft veränderte sich dramatisch. Im Kongo zwang die Kolonialverwaltung die Bäuerinnen und Bauern zur Versorgung der Truppen Reis anzupflanzen. In Malawi Mais, in Mosambik Baumwolle. Dadurch wurde die bisherige Agrarstruktur umgestellt oder brach zusammen. Das schlug unmittelbar auf die Struktur der Dörfer und ihr Sozialgefüge durch. Da die Chiefs oft Vermittler zwischen Kolonialverwaltung und Bevölkerung waren, beziehungsweise in diese Rolle gezwungen wurden, veränderte sich ihre Siedlung innerhalb der Gemeinschaft negativ. Viele Chiefs verloren das ihnen bislang entgegengebrachte Vertrauen. Die Folge, nach europäischen Berichten, brach ab 1916 die öffentliche Sicherheit zusammen. Viehtransporte wurden nur noch nachts möglich. Tagsüber drohten Überfälle. Den Menschen blieben gegen die Armut oft nur noch Diebstahl und Betteln. Außerdem blühte der Menschenhandel wieder auf. Der Verkauf eines Jungen brachte eine Kuh, der eines Mädchens zwei Kühe. Angesichts von Zwangsrekrutierungen, Zwangsarbeit, Verwüstungen, Preissteigerungen, Steuererhöhungen, Misshandlungen und Hunger erhob sich in allen ostafrikanischen Kolonien massiver Widerstand gegen den Krieg der Europäer. Die meisten Menschen flohen vor anrückenden Truppen in unwegsames Gelände, versteckten sich oder gingen in andere Kolonien. Bestimmte Gruppen entschieden sich auch für bewaffnete Gegenwehr. So kämpften der Mungo-Kult in Kenia und die Nyabingi-Bewegung in Uganda, Ruanda jahrelang gegen die europäischen Truppen. Parallel dazu schlossen sich in Malawi viele Menschen der Nyaro-Bewegung an. In Kenia und Mosambik erhoben sich ganze Bevölkerungen. Nur mit militärischer Gewalt konnten diese Aufstände niedergeschlagen werden. In Tansania verbündeten sich eine Reihe größerer Ethnien mit einer längeren Widerstandsgeschichte, mit Wihehe und Makonde mit den Alliierten und kämpften gegen die Deutschen. Auch gegen die Belgier im Kongo richteten sich zahlreiche Aufstände. Unruhen in der Kivu-Region sowie Aufstände der Bashilele und Luba wurden brutal niedergeschlagen. Hinzu kamen Meutereien innerhalb der Force Publique. In Uganda erhoben sich die Kiga und die Tutsi. Chiefs der Ganda protestierten gegen Zwangsrekrutierungen. Sie verglichen die Arbeit für die Briten mit der alten Sklaverei. Viele Träger in den Kolonialarmeen leisteten ebenfalls Widerstand. Schon direkt nach der Rekrutierung flohen viele auf dem Weg zu den Depots. Während des Krieges entzogen sich viele Träger durch Flucht, andere stellten sich krank oder täuschten Geisteskrankheiten vor. Berichtet wird auch von Männern, die absichtlich verdorbenes Essen oder Wasser zu sich nahmen, um einsatzunfähig zu werden. Hinzu kam alltäglicher passiver Widerstand durch bewusstes Dummstellen oder langsames Arbeiten. Die Zivilbevölkerung dagegen musste sich andere Widerstandswege suchen. Man weigerte sich, Arbeiter, Träger oder Soldaten zu stellen. hielt Lebensmittelabgaben zurück, versteckte Vorräte oder kochte das von den Europäern zugeteilte Saatgut, bevor man es einpflanzte. Als dann Lebensmittel eingefordert wurden, zeigten die Bauern, dass nichts gewachsen war. In Tansania wurden deutsche Regierungspatrouillen von Dorfbewohnern mit schlechtem Bier vergiftet. Belgische Einheiten sind von der Bevölkerung angegriffen worden. In Malawi wurden Regierungsvertreter bei Rekrutierungsversuchen verjagt und auch verprügelt. Auch Chiefs leisteten Widerstand. Einige weigerten sich, den Behörden die Namen von truppenfähigen Männern zu melden und ließen Rekrutierungsflüchtlinge nicht verfolgen. Zu beobachten war auch eine Häufung von Überfällen auf deutsche Nachschublager. Der Hunger der Bevölkerung war zu groß geworden. Vor allem Hähe griffen wiederholt die deutschen Patrouillen an und eigneten sich deren Vieh an. Während des Krieges in Doha verloren die Alliierten insgesamt 10.000 Soldaten und über 100.000 Träger. Auf deutscher Seite sollen ebenfalls 100.000 Träger gestorben sein. Hinzu kamen tausende Opfer, die den Folgen von Malaria, Pocken, Typhus, Mangelernährung, Durchfall und Hunger erlagen. Die Gesamtzahl der zivilen Opfer des Krieges wird mit über 500.000 angegeben. Territorial ging der größte Teil der ehemaligen Kolonie Doha als Völkerbundsmandat an Großbritannien. Ruanda und Burundi übernahmen die Belgier. Einen kleinen Teil, das Kionga-Dreieck, erhielt Portugal. Träger und Askaris berichteten nach dem Krieg, dass kaum jemand verstanden habe, wofür die Kämpfe geführt worden seien. Ein Veteran beschrieb den Krieg als unglaublich grausam. In vorkolonialer Zeit habe es keine Auseinandersetzung gegeben, die solche hohen Opferzahlen gefordert hätten. Vor dem Krieg hatten relativ wenige AfrikanerInnen außerhalb ihrer Gemeinschaften gearbeitet. Während des Krieges änderte sich das dramatisch. Tausende Menschen waren nun auf Bargeld angewiesen, um Nahrungsmittel und Steuern bezahlen zu können. Auf den Krieg folgte der Wiederaufbau. Ganze Landstriche waren nicht mehr bewohnbar, Felder vernichtet, Brunnen zugeschüttet oder vergiftet. Außerdem galt es, Verwundete und Invalide zu versorgen. Die Kolonialverwaltung allerdings forderten weiterhin Arbeitsdienste und Steuern von der afrikanischen Bevölkerung. Die Lebensmittelpreise waren gestiegen. Ab 1921 schlugen internationale Wirtschaftskrisen auf Afrika durch. Die Bäuerinnen und Bauern verarmten weiter. Der Zwang für EuropäerInnen zu arbeiten wuchs. Die Landeswährungen brachen im Vergleich zur Vorkriegszeit um etwa die Hälfte ein. Das hatte Folgen, beispielsweise für Kriegsveteranen, die ihren Sold gespart hatten, um Vieh oder Land zu kaufen. Die während des Krieges entwickelte Trägerökonomie wurde nahtlos fortgeführt, indem die Erfassung und Verwaltung tausender ArbeiterInnen nun der Kolonialwirtschaft zugute kam. Die massive Umformung der Gesellschaften in Ostafrika durch europäische Kolonialisten wirkt bis heute nach. Viele Menschen zogen auf der Suche nach Arbeit in die Städte. Innerhalb von 40 Jahren war ein Heer von LohnarbeiterInnen entstanden, das die Sklavinnen des 19. Jahrhunderts ersetzte. Viele AfrikanerInnen hatten sich vor ihrem Kampfeinsatz im Ersten Weltkrieg eine Verbesserung der Lebensumstände und mehr politische Einflussnahme erhofft. Diese Versprechen wurden aber auch von den deutschen Kolonialmächten nicht erfüllt. In den Jahren 1918 sind unter diesem Eindruck zahlreiche politische Organisationen und Gewerkschaften entstanden. Die Idee des Panafrikanismus bekamen im ganzen östlichen und südlichen Afrika viele AnhängerInnen. An den Hauptforderungen dieser Zeit ist traurige Kriegsrealität abzulesen. Reklamiert wurden die Einführung eines internationalen Schutzes für die Menschen Afrikas, die Abschaffung der Zwangsarbeit, die Beteiligung von AfrikanerInnen an der Machtausübung in ihren Ländern sowie die Entwicklung des Bildungs- und Gesundheitswesens. Nicht zuletzt sollten die Bodenschätze den AfrikanerInnen selbst zur Verfügung stehen. Bis heute sind diese Probleme nur teilweise oder gar nicht gelöst. Das war der linke Medienspiegel im Juli. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de und tschüss.